Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 977 an Goethe, 14. Januar 1805. Es tut mir recht leid zu hören, dass Ihr Zuhausebleiben kein freiwilliges ist. Leider geht's uns allen schlecht, und der ist noch am besten dran, der durch die Not gezwungen sich mit dem Kranksein nach und nach hat vertragen lernen. Ich bin jetzt recht froh, dass ich den Entschluss gefasst und ausgeführt habe, mich mit einer Übersetzung zu beschäftigen. So ist doch aus diesen Tagen des Elends wenigstens etwas entsprungen, und ich habe indessen doch gelebt und gehandelt. Nun werde ich die nächsten 8 Tage dran wagen, ob ich mich zu meinem Demetrius in die gehörige Stimmung setzen kann, woran ich freilich zweifle. Gelingt es nicht, so werde ich eine neue, halbmechanische Arbeit hervorsuchen müssen. Ich schicke Ihnen hier, was abgeschrieben ist. Morgen wird mein Rudolf mit dem Ganzen fertig sein. Möchten Sie diese ersten Bogen durchsehen, hier und da mit dem Original zusammenhalten und was Ihnen etwa darin auffällt, mit dem Bleistift bemerken. Ich möchte gern bald möglichst und ehe die Rollen ausgeschrieben werden, damit in Ordnung sein. Wenn übermorgen an den Rollen angefangen wird, so kann auf den nächsten Sonntag Leseprobe sein, und von da sind es noch 10 Tage bis zum 30. Der Herzog erlaubt mir, die Memoire von Marmontel zu lesen, die Sie jetzt haben. Ich bitte also darum, wenn Sie damit fertig sind. Die Großfürstin erzählte gestern noch mit großem Interesse von ihrer neulichen Vorlesung. Sie freut sich darauf, noch manches bei Ihnen zu sehen und auch zu hören. Leben Sie wohl und lassen mich bald etwas hören. Sollten Sie in keiner Stimmung sein, die Bogen zu durchlesen, so bitte Sie, mir retour zu schicken, dass ich die Zeit zum Abschreiben lassen benutzen kann. SCH